بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir haben heute den 72. Fajr-Unterricht, wo wir das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah behandeln. Und wir fangen heute inshallah an mit dem 18. Hadith an Abi Dharrin wa Mu'adh ibn Jabalin radiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: Ittaqillaha haythuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du auch sein mögst, wo immer du auch bist, und folge der Sünde eine gute Tat, dann löscht du sie oder es löscht sie, und verkehre mit dem Menschen mit gutes Benehmen oder mit schönes Benehmen. Überliefert bei Tirmidhi, und da sagte Hadith und Hassan, ein Hassan Hadith, und in anderen Versionen ist Hassan und Sahih. Dieser Hadith überlieferte At-Tirmidhi von der Überlieferung von Sufyan al-Thawri, von Habib ibn Abi Thabit, von Maimun ibn Abi Shayb oder ibn Abi Shabib, von Abu Dharr. Und er überlieferte es auch mit dieser Überlieferungskette von Maimun von Mu'adh radiallahu anhu. Und er erwähnte von seinem Sheikh Mahmud ibn Ghilan, dass er sagte, der Hadith oder die Überlieferung von Abu Dharr ist authentischer, yani noch stärker. So ist dieser Hadith ein Hadith, über dessen Überlieferungskette Meinungsverschiedenheit herrschte. So wurde gesagt von Habib, von Maimun, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies nahelegte. Und Maimun ist kein Sahabi, somit ist es ein Hadith Mursal. Und der Daraqutni überwog, dass es diese Mursal Überlieferungskette. Und At-Tirmidhi erklärte diesen Hadith zu Hassan. Okay? Oder zu Hassan Sahih, wie es in anderen Versionen von Al-Tirmidhi ist. In manchen Versionen. Und das, dass er das als Sahih erklärt hat, als authentisch, ja, so ist das weit. Okay? Yani, eher, dass es Hassan ist. Es ist nicht schwach, es ist Hassan. Jedoch hat Al-Hakim es überliefert und sagte, es ist Sahih, nach der Bedingung von Al-Shaykhain, yani Al-Bukhari und Muslim. Weil Al-Bukhari und Muslim hatten eigene Bedingungen gestellt für die Überlieferung, die sind ziemlich stark. Und nach dieser Bedingung hat sagt Al-Hakim, dass es sahih nach dieser Bedingung ist. Und dies ist eine Einbildung aus zwei Aspekten, sagt Ibn Rajab. Eine davon ist, dass Maimun ibn Abi Shabib oder Ibn Shabib von Al-Bukhari hat nicht von ihm überliefert, in seinem Sahih, nichts. Und Muslim hat auch nichts von ihm überliefert, außer in der Einleitung seines Buches ein Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah. Und die zweite Sache ist, dass Maimun dass es nicht bestätigt ist, dass Maimun von einer der Sahaba gehört hat. Okay. Al-Fallas sagte, nichts von seinen Überlieferungen ist von den Sahaba. Dass er sagte, ich hörte von den Sahaba, yani, dass er von einem von, dass er sagte, dass Maimun sagt, ich habe von einem von den Sahabern gehört. Weil es ist ja eine Art von den Überlieferungen, ist, dass man sagt, ich hörte den und den sagte. Das ist natürlich authentischer. Und mir hat niemand, also Verlass sagt weiter, und mir hat niemand erzählt, dass er behauptet, dass er von jemandem von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Oder mir hat niemand erzählt, dass jemand behauptet, dass er von den Sahaba gehört hat. Ja, dass jemand das in seinen Überlieferungen gerne sagt. Und er sagte, und Abu Hatim al-Razi sagte, seine Überlieferung von Abu Dharr und Aisha sind nicht verbunden. Ja, yani es fehlt jemand vor ihm. Und Abu Dawud sagte, er hat Aisha gar nicht überlebt und hat Ali radiallahu anhu nicht gesehen. Und somit, wenn es so ist, dann hat er eher auch Mu'adh dann nicht gesehen, weil Mu'adh starb vorher. Und Al-Bukhari und sein Sheikh Ali ibn Madini und Abi Zara und Abi Hatim und andere überlieferten oder überlieferten, dass dieser Hadith nicht, yani nicht direkt gehört sein kann von einem Sahabian. Und die Worte von Imam Ahmad deuten darauf. Und der Shafi'i sagte das in der Risale. Und Al-Bukhari überlieferte und sein Sheikh Ali ibn Madini und Abi Zara und Abi Hatim und andere sagen, dass der Hadith nicht verbunden sein kann, yani in der Überlieferungskette davon, außer wenn das Treffen, dass man jemanden gesehen hat und getroffen hat, bestätigt ist. Okay? Yani, wenn er Aisha gar nicht überlebt hat und Ali nicht gesehen hat und Mu'adh ibn Jabal nicht gesehen hat, dann kann dieser Hadith nicht richtig sein oder authentisch sein, weil ein Hadith wird nur authentisch, als authentisch gestuft, wenn man denjenigen, von dem man überliefert, getroffen hat. Okay, gesehen hat. Und die Worte von Imam Ahmad weisen darauf und Al-Shafi'i sagte das in der Risale. Und all dies ist, widerspricht die Meinung von Muslim Rahimahullah. Und es wurde von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er diesen Hadith oder dieser, was in den Hadith drin yani beinhaltet, Mu'adh und Abu Dharr nahegelegt hat von anderen Überlieferungen. So hat Al-Bazzar und von Abi Zubair, von Abi Tufayl, von Mu'adh überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam ihn zu Leuten geschickt hat. So sagte er, ja Rasulallah, lege mir was nahe. Er sagte, verbreite den Salam, yani, Gruß, yani, und Speise oder yani, spende das Essen. Und schäme dich vor Allah der Scham eines Mannes, der Scham eines Mannes, der schön ist vor deiner Familie. Und wenn du was Schlechtes getan hast, dann tu danach was Gutes. Und dein Benehmen soll gut sein, so gut du kannst, oder so gut du vermögst. Und Al-Tabarani und Al-Hakim überlieferten von Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As, dass Mu'adh ibn Jabal reisen wollte. So sagte er, ja Rasulallah, lege mir was nahe. Er sagte, diene Allah und stelle ihm nicht zur Seite. Er sagte, ja Rasulallah, gib mir noch mehr. Er sagte, wenn du Schlechtes tust, dann tu was Gutes. Sagte er, Rasulullah, gib mir noch mehr. Er sagte, istaqim, yani sei gerade auf den geraden Weg und dein Benehmen sollst du verbessern oder soll gut sein oder schön sein. Und der Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Darraj, von Abi al-Haytham, von Abi Dharr, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, in das Geheime deiner Angelegenheiten und das Offenkundige davon. Und wenn du Schlechtes tust, dann tu was Gutes. Und frage niemanden etwas, niemanden etwas, selbst wenn deine Peitsche am Boden fällt, yani, dass er dir das aufhebt. Und nehme keine Amana und richte nicht zwischen zwei. Und er überlieferte auch von einer anderen, Überlieferung von Abu Dharr, dass er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, lehre mir eine Tat, die mich vor, zu Jannah nähert und vom Feuer weit entfernt. Er sagte, wenn du eine Sünde tust, dann tue eine gute Tat. Dann, denn sie wird ja geschrieben, mit das Zehnfache. Ich sagte, ja Rasulullah, ist von Al-Hasanat, von den guten Taten, La ilaha illallah. Er sagte, es ist die besten Hasanat. Und Ibn Abdul Birr überlieferte in der Tamhid mit einer Überlieferungskette, über die Bedenken herrscht, oder über die Bedenken ist von Anas, dass er sagte, der Prophet schickte Mu'adh nach Jemen. So sagte er, ja Mu'adh, fürchte Allah und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Und wenn du eine Sünde tust, dann folge sie mit einer guten Tat. Er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, La ilaha illallah, von den, ist La ilaha illallah von den guten Taten? Er sagte, es ist von den größten Taten, ist La ilaha illallah von den guten Taten? Er sagte, es ist von den größten guten Taten. Und dieser Testament oder diese, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nahegelegt hat, zu Mu'adh, wurde auch überliefert von Hadith von Ibn Umar und andere mit noch länger. In einigen davon ist ist daif, ist schwach. Und in dieser Bedeutung fehlt der Hadith von Abu Huraira von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gefragt wurde, was ist das meiste, was die Menschen in Jannah eintreten lässt? Er sagte, die Allah zu fürchten und das schöne Benehmen. Überliefert bei Imam Ahmad und Ibn Majah und al-Tirmidhi und erklärte ihn Sahih und Ibn Hibban in seinem Sahih. So ist dieser Testament ein großartiger, umfassender Testament für die Rechte Allahs und die Rechte seiner Diener. So, denn das Recht Allahs über seine Diener ist, dass sie ihn fürchten am besten. Yani, so gut, yani, am meisten oder am besten. Und die Gottesfurcht ist Allahs Testament oder das, was Allah Azzawajal nahegelegt hat, für die ersten und für die letzten Menschen. Yani. Allah Azzawajal sagt, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Und wir legten diejenigen, die die Schrift bekommen haben vor euch und euch, nahe, das fürchtet Allah. Surat Nisa, Vers 131. Und der Grundsatz der Taqwa, der Gottesfurcht, ist, dass der Diener zwischen ihm und das, oder der Furcht ja im Allgemeinen, der Furcht im Allgemeinen ist, dass der Diener zwischen ihm und das, was er fürchtet und wovor er sich in Acht nimmt, etwa einen Schutz lässt, um sich davor zu schützen. So ist die Furcht des Dieners vor seinem Herrn, ist, dass er zwischen ihm und das, was er fürchtet, von seinem Herrn, von seiner Wut und seiner Unzufriedenheit und Strafe einen Schutz macht, um sich davor zu schützen. Und das ist das Tun der guten Taten und Gehorsamkeiten und das Meiden der Sünden. So, yani, wie fürchtet ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, indem er zwischen ihm, den Diener, und das, was Allah ihm yani, androht von Strafe und Groll und Wut, dass er zwischen das und sich einen Schutz macht, und dieser Schutz sind die guten Taten und die Meidung der Sünden. Und manchmal wird die Taqwa zu Allahs Namen Azza wa Jal hinzugefügt. So wie die Aussage von den Erhabenen subhanahu wa ta'ala: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, und fürchtet Allah, zu dem ihr auferstehen werdet, oder zu dem ihr zurückkehren werdet. Surat al-Ma'idah 96. Und seine Aussage Azza wa Jal: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, und jede Seele soll schauen, was sie für morgen gegeben hat oder vorbereitet hat, und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist wissend über das, was ihr tut. Surat al-Hashr, Vers Nummer 18. Und in diesem Vers, subhanallah, hat Allah Azza wa Jal die Gottesfurcht, die Taqwa, zweimal befohlen. Ja, ayyuha alladhina amanu, taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, wattaqullah. Ja? So, wenn die Taqwa zu ihm, subhanahu wa ta'ala, hinzugefügt wird, so ist die Bedeutung, fürchtet seine Unzufriedenheit und seine Wut. Und das ist das, wovon man am meisten sich in Acht nimmt und fürchtet. Und von dem kommt seine Strafe, subhanahu wa ta'ala, in der Dunya und in Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَيُحَذِّرُ, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, und Allah warnt euch vor sich selbst. Surat Ala Imran, Vers 28. Allah Azza wa Jal sagt: Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Er ist derjenige, dem die Gottesfurcht gebührt werden soll, und er ist auch der vergibt. Und yani, besser gesagt, ihm gebührt die Gottesfurcht und ihm gebührt die Vergebung. So ist er, subhanahu, derjenige, den gebührt, dass er gefürchtet wird und dass man sich vor ihm fürchtet und respektiert und wertgeschätzt wird in den Brüsten seiner Diener, bis sie oder damit sie ihm dienen oder die Ibadah gebühren und gehorchen wegen dem, was er verdient von Großschätzung oder Hochschätzung und Güte, und die Eigenschaften der Allmächtigkeit und Erhabensein und die Stärke der Bestrafung. Und in At-Tirmidhi von Anas radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, über diesen Vers, er ist derjenige, dem die Gottesfurcht und die Vergebung gebührt, Surat al-Muddathir 56, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah ta'ala sagte, ich bin derjenige, den es gebührt, dass ich gefürchtet werde, und ich, so wer mich fürchtet, so und niemanden neben mir als Gott macht, so bin ich derjenige, der ihn vergibt. oder der bin ich derjenige, den es gebührt, dass ich ihm vergebe. Und manchmal wird die Taqwa zu Allahs Strafe, und seinem wie Feuer oder zum Zeitpunkt der Strafe wie Yawm al-Qiyamah hinzugefügt, wie Allah Ta'ala sagt: "Wattaqu an-nar allati u'iddat lil-kafirin." Und fürchtet das Feuer, das für die Kuffar vorbereitet wurde. Surat Al-Imran 131. Und der Erhabene sagte: "Fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal-hijara u'iddat lil-kafirin." So fürchtet das Feuer, dessen oder deren Brennstoff die Menschen und die Steine sind, das für die Kuffar vorbereitet wurde. Surat Al-Baqarah 24. Und Subhanahu wa Ta'ala sagte: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a." Okay. Allah Azza wa Jalla sagt in einem Vers, Surat Al-Baqarah 48: "Und fürchtet einen Tag, zu dem ihr zu Allah zurückkehren werdet." Und in einem anderen Vers, Surat Al-Baqarah 123, sagt er: "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a." Und fürchtet einen Tag, wo eine Seele nichts für die andere, yani für die andere Seele, vermögen wird oder vermögen kann. Okay, wir hören hier inshallah stehen und machen inshallah morgen weiter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.